الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت برودة أن شوستان الإسلام هاي تلان في إن شاء الله تعالى أن نوي سنة فن السنة des Gesandten الله صلى الله عليه وسلم، nämlich die Sunna, wie ziehe ich meine Schuhe oder Sandalen oder Schlappen oder die Ledersocken, mit denen ich gehe, an, und wenn ich sie ausziehen möchte, wie ziehe ich sie wieder aus. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch seine Sandalen, oder man übersetzt es auch mit Schuhe, anziehen möchte, dann beginnt er oder soll er beginnen mit rechts. Und wenn er sie wieder ausziehen möchte, dann beginnt er mit links. Oder er zieht sie beide gleichzeitig an oder er zieht sie beide gleichzeitig aus. Dies wird überliefert bei Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Egal wann du deine Schuhe oder deine Schlappen oder deine Ledersocken, mit denen du gehst, oder deine Sandalen anziehen möchtest, dann beginnst du entweder mit rechts und wenn du sie wieder ausziehen möchtest, mit links. Barakallahu fik. Oder du ziehst sie gleichzeitig an und ziehst sie gleichzeitig wieder aus, wenn du sie wieder ausziehen möchtest. Naam. Und wie oft ziehen wir unsere Schuhe, Sandalen, Ledersocken und Schlappen an am Tag? Entweder wenn man auf die Toilette geht oder zur Arbeit geht, oder bei der Arbeit, wie oft, oder wenn man in die Moschee geht. Deswegen sagen die Gelehrten, man soll immer die Absicht haben, wenn man die Schuhe an- und ausziehen möchte, der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu folgen, dass man gewaltigen Lohn bekommt. Möge Allah azza wa jal uns den Erfolg dazu schenken, die Sunna zu praktizieren und die Sunna auch zu verbreiten. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.